Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Guten Tag. Mein Name ist Johnson. Sagen Sie, Sie verkaufen doch Trödel, nicht wahr? Sieht ganz so aus. Was suchen Sie denn? Nun, nichts. Meine Freundin, besser gesagt, inzwischen sogar Verlobte, ist Sammlerin, genau genommen Jägerin. Sie verstehen? Ich bin nicht sicher. Also, es geht ihr mehr ums Suchen als ums Besitzen. Sie hasst es, wenn man ihr Stücke für ihre Sammlung schenkt. Sie muss sie selbst entdecken. Verstehen Sie? Sie sind also auf der Suche nach einem Sammlerstück, wollen es aber nicht kaufen, sondern ihre Verlobte herschicken, damit sie es selbst entdecken kann? Ja, nein. Ich habe es ja schon. Verstehst du? Ich verstehe sehr gut. Sie wollen etwas für ihre Freundin hier deponieren, so dass sie es selber entdecken kann und nicht merkt, dass es ein Geschenk ist. Ja, genau so ist es. Und das Sammlerstück befindet sich in diesem Karton? Richtig. Meinen Sie, Sie können mir weiterhelfen? Ich meine schon. Um was für ein Sammlerstück handelt es sich denn? Moment. Oh, eine Vase. Ich habe sie bei einer Auktion entdeckt. Sie können sich nicht vorstellen, wie aufgeregt ich war. Seit Jahren sucht Heather nach einer Vase, auf der ein weißer Drache auf blauem Grund zu sehen ist. Bei den meisten chinesischen Vasen ist es nämlich genau andersherum. Heathers Großeltern stammen aus China und ihre Großmutter erzählte ihr immer von Drachen. In China sind sie so. Hi, Jus. Hi. Na, was gibt's Neues? Hey, kommt mal mit, ich will euch was zeigen. Heute Morgen war ein lustiger Kunde bei uns. Er hat bei uns eine Vase deponiert und kommt morgen mit seiner Verlobten her, damit sie diese zufällig findet. Sie soll nicht merken, dass es eigentlich ein Geschenk ist. Ist doch süß. Und wo ist die Vase jetzt? Da oben. Moment, ich hol sie mal vom Regal. Das ist aber eine sehr wackelige Konstruktion. Verflixt. Verflixt? Ist das alles, was dir dazu einfällt? Das ist nicht verflixt, das ist ein Riesenhaufen Scheiß. Scherben. Und was für einer. Mensch, das gibt Ärger. Das gibt richtig Ärger. Schnell helft mir, die Scherben aufzusammeln. Wozu denn? Willst du sie einfach zusammenflicken und hoffen, dass es keiner merkt? Hilf mir einfach, okay? Lass uns zur Zentrale gehen. Auweia. Just, ich möchte jetzt nicht in deiner Haut stecken. Danke für deinen aufbauenden Zuspruch, Bob. Du willst das Ding doch nicht wirklich kleben, oder, Justus? Quatsch. Mr. Johnson bringt mich um. Was sage ich? Tante Mathilda bringt mich um. Und Mr. Johnson. Oh Gott, ich habe diese blöde Vase nicht mal berührt. Was mache ich denn jetzt? Und wenn du ihm etwas anderes aus eurer Porzellanabteilung anbietest? Eine ähnliche Vase, die seiner Freundin genauso gefällt. Natürlich, Zweiter. Wir besorgen einfach einen Ersatz. Ersatz? Wie willst du das denn schaffen? Die Vase ist doch bestimmt selten, oder? Ja, die Vase zeigt einen weißen Drachen auf einen blauen Grund. Normalerweise ist es umgekehrt. Aber wie selten kann das schon sein? Es muss ja nicht mal dieselbe Vase sein. Eine ähnliche würde schon reichen. Uns bleiben aber nur 24 Stunden. Ich bremse dich ja nur ungern in deinem Eifer, aber ist das nicht irgendwie Betrug? Betrug wäre, wenn wir uns dadurch finanziell bereichern würden. Aber wir verhindern lediglich das Schlimmste. Okay, wie du meinst. Dann lass uns keine Zeit verlieren. Es ist 5 Uhr mittags. Wir haben also noch ein paar Stunden, um die Antiquariate und Porzellanläden der Umgebung abzuklappern. Auf geht's, Kollege. Na Jungs, auf dem Weg zum Strand? Ja. Sag mal, Just. Ja, Tante Mathilda? Siehst du das da im Porzellanregal? Was meinst du? Den Mäusedreck. Dieses Viechzeug muss weg. Sei doch bitte so nett und stelle dort ein paar Fallen auf. Sind es wenigstens welche, die Mäuse lebendig fangen? Lebend? Es sind Mäuse, Justus, keine bedrohte Art. Ich hab halt Mitleid mit der Kreatur. Ja, Hauptsache, die Viecher verschwinden. Ich werde mich drum kümmern. Justus? Ja? Sag mal, wo ist denn Mr. Johnsons Vase? Die, was? Die Vase, sie ist weg. Ja, die habe ich in Sicherheit gebracht. Die stand so wackelig, dass ich dachte... Ja, nicht auszudenken, wenn sie kaputt ginge. Ich finde es sehr löblich, dass du dich so um das private Glück deiner Mitmenschen sorgst. Guten Tag, was kann ich für euch tun? Wir sind auf der Suche nach einer chinesischen Vase. Und zwar mit Drachenmuster. Da habt ihr Glück, Jungs. So etwas habe ich da. Moment. Hier. Ah, nein, sie müsste wesentlich größer sein. Oh, nicht acht, sondern nur einen Drachen zeigen. Und zwar einen weißen auf blauem Grund, nicht umgekehrt. Tja, tut mir leid. Eine andere habe ich nicht. Aber probier's mal in Rocky Beach. Da gibt es einen großen Trödelladen. Naja, eigentlich eher ein Schrottplatz. Und der Besitzer ist etwas verschroben. Aber dort findet man alles, was man sich nur vorstellen kann. Aha. Ja, okay, danke. Werden wir uns merken. Tschüss. Tag. Tag. Guten Tag. Wir sind auf der Suche nach einer chinesischen Vase mit Drachenmotiv. Haben Sie sowas? Tut mir leid. Nein. Aber versucht es doch mal bei Titus Jonas in Rocky Beach. Dort geht meine Tante immerhin, wenn sie irgendwas sucht. Die haben zwar fast nur Schrott, aber manchmal findet man auch ganz schöne Sachen. Ja, ich weiß, welchen Laden Sie meinen. Ziemlich chaotisch dort, nicht wahr? Ja. Und der Typ, der den Laden gehört, ist einigermaßen durchgeknallt, stimmt's? Ja, genau der. Türmt seit Jahren unnützen Krempel um sich rum auf und begeistert sich für den hässlichsten Müll, den man sich nur denken kann. Ja, so könnte man sagen. Ich kenne den Laden. Er gehört meinem Onkel. Willkommen in Burns Antiquariat. Was kann ich für euch tun? Guten Tag, Mr. Burns. Hallo. Wir sind auf der Suche nach einer chinesischen Vase. Etwa so groß. Verziert mit einem weißen Drachen auf blauem Grund. Interessant. Darf ich fragen, woher euer Interesse rührt? Naja, ich habe eine kaputt gemacht und brauche Ersatz, bevor meine Tante etwas merkt. Ich verstehe. Das ist unangenehm. In der Tat. Ich habe tatsächlich eine solche Vase gesehen. Tatsächlich? Wo? Bei einem Kunden. Allerdings war es eine echte Ming-Vase. Fast 600 Jahre alt und etwa 20.000 Dollar wert. Oh. Was? Boah. Eher noch mehr. Wir hatten an eine etwas preisgünstigere Variante gedacht. Tut mir leid, ich handle nur mit Gewissenwerten. Aber wenn ihr eine günstige Alternative sucht, dann versucht es doch mal... Wenn Sie mir jetzt diesen merkwürdigen Schrottplatz von diesem komischen Kauz in Rocky Beach empfehlen wollen, das ist mein Onkel. Ich meinte eigentlich Chinatown. Chinatown, natürlich. Da gibt's massenhaft Läden mit chinesischem Zeug. Fahren wir gleich hin? Das ist zu weit. Mit den Rädern sind wir mindestens 2 Stunden unterwegs. Du bist 2 Stunden unterwegs. Bob und ich schaffen es in einer. Peter. Außerdem sollten wir Tante Mathilda nicht warten lassen. Wir sollen doch die Fallen aufstellen. Also gut, lass uns zurück nach Rocky Beach fahren und dann mit dem Wagen nach Chinatown. Tut mir leid, wir haben schon geschlossen. Geschlossen? Oh, das ist sehr bedauerlich. Ich bin extra aus Oxnard hierher gefahren, um das Gebrauchtwaren-Center Tijonas zu besuchen. Wie gesagt, tut mir leid, aber wir haben nun... Es würde auch nicht lange dauern. Suchen Sie denn etwas Bestimmtes? Ja, ich sammle alte chinesische Vasen. Sowas habt ihr doch, oder? Nein, ich fürchte, so etwas würden wir nicht. Bist du dir sicher? Ja, ich arbeite hier. Dürfte ich mal deinen Chef sprechen? Mein Chef ist mein Onkel und ich glaube kaum, dass er Ihnen etwas anderes erzählen wird. Ich würde trotzdem gern... Gibt es Probleme? Nein, eigentlich... Sind Sie Mr. Jonas? Der bin ich. Was gibt es denn? Ich würde mich gerne bei Ihnen umsehen. Es wird doch nicht lange dauern. Nach einer chinesischen Vase, um genau zu sein. Das ist doch sicherlich möglich, nicht wahr? Ich bedauere, aber wir haben im Augenblick keine chinesischen Vasen auf Lager. Wie bitte? Wollen Sie mich verschaukeln? Zufällig weiß ich, dass Sie eine auf Lager haben. Dann sind Sie falsch informiert. Sie können sich gern von Ihrem Irrtum überzeugen. Ja, sehr gerne sogar. Und zwar morgen früh um 10 Uhr, wenn wir geöffnet haben. Auf Wiedersehen. Das war großartig, Onkel Titus. Ein sehr unangenehmer Mensch. Wenn er morgen tatsächlich auftaucht, werde ich ihm irgendeine Ladenhüte andrehen. Merkwürdig. Sehr merkwürdig sogar. War das jetzt ein Zufall, Just? Schwer zu sagen. Aber wir haben keine Zeit, um uns um dieses Rätsel zu kümmern. Wir müssen diesen verfluchten weißen Drachen finden. Ich habe schon eine Idee. Peter und ich fahren nach Chinatown. Bob, du gehst im Internet auf die Suche. Du weißt schon, Online-Shops, Auktionen und so weiter. Ja, aber ist das nicht zwecklos? Ich meine... Gut, selbst wenn ich was finde, ja, dann reicht die Zeit bis morgen Nachmittag kaum aus, um etwas zu bestellen und es sich dann per Post liefern zu lassen, oder? Wir dürfen nichts unversucht lassen. Und jetzt los. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Was? Nee, ist auch nichts. Hä? Was haben wir denn hier? Ja, aber... Das ist ja... Das gibt's doch nicht! Just! Just, ich glaube, ich habe sie gefunden. Hä? Merkwürdig. Mal einen Blick durch das Periskop werfen. Irgendwas sehen. Ein Einbrecher! Alles umsonst, dieses ganze Gerinne durch Chinatown. Mann, das war echt nervig. Und was ist dabei rausgekommen? Gar nichts. Peter, da am Schrottplatz, da klettert jemand über den Zaun zur Straße. Den schnapp ich mir. Ja. Stehen bleiben! Polizei! Officer, da war ein Einbrecher! Hände hoch! An den Wagen! Sir, mein Name ist Justus Jonas. Hände oben lassen! Recht so. Hören Sie. Alles klar, Bukowski? Ich hab den anderen. Ja, Sir. Die verdächtige Person ist, Versuchen Sie es mal mit dingfest gemacht. Dingfest gemacht. Oh, könntest du den Herren bitte erklären, dass nicht ich der Täter bin, sondern der Kerl, der entkommen ist? Das würde ich gern, Peter. Aber leider bin ich soeben dingfest gemacht worden, was gleichbedeutend ist mit mir hört eh niemand zu. Oh, meine Güte. Nicht die beiden sollten sie festnehmen, sondern den anderen. Ja, und du bist wer? Bob Andrews. Ich hab sie angerufen. Ah, und kannst du den Täter beschreiben? Ich kann ihn sogar seinen Namen nennen. Du kennst ihn? Besser als mir lieb ist. Sein Name ist Skinny Norris. Skinny Norris. Das hätten wir uns denken können, oder? Wie oft ist uns der Bursche jetzt schon die Quere gekommen? 100 Mal? 1000 Mal? Warum hast du ihn nicht angezeigt, Just? Aus Neugier. Wir haben eher eine Chance herauszufinden, was Skinny vorhatte, wenn die Polizei nicht in den nächsten 5 Minuten vor seiner Haustür steht. Außerdem habe ich Mitleid mit der Kreatur. Leider fehlt uns die Zeit, um uns um Skinny zu kümmern. Apropos Zeit. Bob, was hast du rausgefunden? Ja, die ersten paar Stunden Fehlanzeige. Aber just in dem Moment, als Skinny auftauchte, habe ich das hier gefunden. Schaut euch das mal an. Aber das ist ja die Vase. Ja, genau so sah sie aus. Genau. Was ist denn das überhaupt für eine Seite? Klatsch und Tratsch über Hollywood-Stars. Die Vase gehört der Schauspielerin Beverly Lewing. Wow, Beverly Lewing. Die finde ich echt super. Vor allem sieht sie super aus und sie hat wirklich Wahnsinns... Glück mit ihrer Rollenauswahl. Ja, eine sehr talentierte junge Frau. Mhm. Ja, und? Willst du jetzt bei ihr anrufen und sie fragen, ob sie uns ihre Ming-Vase verkaufen will? Ich meine, das ist Beverly Lewing. Na und? Und du glaubst, dass sie uns die Vase überlassen wird? Nein, aber vielleicht kann Miss Lewing uns sagen, woher sie sie hat. Wow, wir besuchen Beverly Lewing. So langsam fängt der Fall an, mir zu gefallen. Guten Tag. Meine Freundin und ich sind auf der Suche nach alten chinesischen Vasen. Führen Sie so etwas? Aber natürlich. Folgen Sie mir bitte. Tante Mathilda, ich... Justus, wie konntest du nur? Das wird Konsequenzen haben, junger Mann. Ich bin so enttäuscht von dir. Das wird Konsequenzen so haben. Enttäuscht. Das wird Konsequenzen so haben. Enttäuscht. Das wird Konsequenzen haben. Bitte die Vase mal. Bitte die Vase mal. Bitte die Vase mal. Oh, nur ein Traum. Was? Ah, na endlich. Wird auch mal Zeit, dass du mal auftauchst. Komm schon, wir müssen los zu Beverly Lewing. Jetzt? Ja, Peter hat sich gestern Abend an einen Artikel über sie in einer Frauenzeitschrift erinnert. Lag bei den Shorts zu Hause auf dem Klo. So, so. Und da stand, dass Beverly jeden Morgen joggen geht, um sich fit zu halten. Ja, na und? Ist doch klar, wir passen sie ab. Also was ist? Kommst du jetzt endlich? So, Freunde. Freunde, da sind wir schon. Bel Air. Hier rechts in der Straße wohnt Beverly Lewing. Ah, noch ist alles ruhig. Das Ganze war eine Schnapsidee. Wahrscheinlich ist sie nicht da und dreht gerade einen Film in New York oder so. Oder sie verlässt nie das Haus und das Joggen ist nur so dahergesagt und eigentlich lässt sie sich alle 6 Monate das Fett absaugen. Oder sie hat einen Fitnesstrainer zu dessen... Da ist sie. Und sie hat wirklich einen Fitnesstrainer. Woher wusstest du das, Just? Ah, sieht sie nicht super aus mit ihren glatten, schwarzen Haar, ihr... Aufwachen, Zweiter. Wir brauchen dich. Du bist der Einzige, der mit dir Schritt halten kann. Du musst sie in ein Gespräch verwickeln. Was, ich? Na, wer denn sonst? Darauf wartest du doch schon seit gestern Abend. Und jetzt raus mit dir. Guten Morgen. Scheint ein dünner Tag zu werden, nicht wahr? Wenn du ein Autogramm haben willst, sag es bitte gleich. Ich muss mich auf mein Training konzentrieren. Soll ich mich um ihn kümmern, Beth? Oh, ein Autogramm ja sehr gern. Aber eigentlich wollte ich mit Ihnen über etwas anderes reden. James? Nämlich über Ihre Vasensammlung, speziell über Ihre Ming-Vase. Wie bitte? Ihre, Ming-Vase. James, ruft die Polizei. Die Polizei? Ich wollte doch nur... Peter, brauchst du Hilfe? Wer seid ihr? Verzeihen Sie den Überfall, Miss Lewing. Aber wir wussten nicht, wie wir sonst Kontakt zu Ihnen aufnehmen sollten. Wenn Sie die Polizei rufen, lassen Sie sich mit Inspektor Cotter verbinden, der kennt uns. Wir wollen nichts Böses. Wir haben lediglich eine Frage an Sie. Wer seid ihr? Hier, bitte. Unsere Karte. Die 3 Detektive? Erster Detektiv Justus Jonas. In Person. 2. Detektiv Peter Shaw? Das bin ich. Recherchen unterschrieb Bob Andrews. Hallo, es geht um Ihre Vasen. Woher wisst ihr davon? Wir haben es im Internet gelesen. Im Internet? Aber wie kann das schon im Internet stehen? Es war ein Online-Magazin. Die Journalisten scheinen in ihrem Haus gewesen zu sein. Aber das müssen Sie doch wissen. Es gab schließlich ein Foto von Ihnen. Ein Foto? Aber ich habe außer mit der Polizei noch mit niemandem darüber gesprochen, dass meine Vasen gestohlen wurden. Gestohlen? Aber davon reden wir doch die ganze Zeit. Nein, eigentlich meinten wir einen Artikel, in dem Ihre Sammlung erwähnt wurde. Von einem Diebstahl wissen wir nichts. Oh, dann war das wohl ein Missverständnis. Welche Vasen wurden denn gestohlen? Hat die Polizei schon eine Spur? Warum sollte ich euch das erzählen? Weil wir Detektive sind. Sie helfen uns bei unserem Anliegen und wir versuchen, die Diebe ausfindig zu machen. Na schön. Meine gesamte Sammlung wurde vor 2 Wochen gestohlen. 24 chinesische Vasen. Die Täter haben die Terrassentür eingeschlagen, als ich auf einer Filmpremiere war. Haben Sie denn keine Alarmanlage? Doch, aber aus irgendeinem Grund schlug sie keinen Alarm. Aber was genau wolltet ihr nun über meine Vasen wissen? Genau genommen interessiert uns Ihre Ming-Vase mit dem Drachenmotiv. Gibt es davon Replikate? Nicht, dass ich wüsste. Wenn das alles ist, würde ich gerne mein Training fortsetzen. Ja, danke sehr, Miss. Aus der Nähe sieht sie gar nicht so toll aus, oder? So ungeschminkt. Das tut mir sehr leid für dich, Peter. Aber ehrlich gesagt macht mir die Tatsache, dass sie uns kein bisschen weiterhelfen konnte, mehr zu schaffen. Heute Nachmittag kommt Mr. Johnson, die Vase ist hin und es gibt nichts mehr, was ich ändern kann. Es ist vorbei. Ich muss auswandern, am besten sofort. Ich will die Situation ja nicht noch schlimmer reden. Das wird dir auch kaum gelingen. Aber findest du die Häufung von Zufällen nicht merkwürdig? Was für Zufälle? Naja, da ist zum einen die Vase, die dem Antiquitätenhändler Burns angeboten wurde. Und dann jene von Beverly Lewing. Beide waren sündhaft teuer und sehen zufällig der Vase von Mr. Johnson noch verblüffend ähnlich. Und dann gibt's ja noch Skinny und den Mann von gestern Abend mit dieser Prinz Eisenherz Gedenkfrisur. Ja? Beide scheinen Interesse an letzterer zu haben. Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Freunde, es scheint, als sei die Lage wesentlich schlimmer, als wir uns das bisher nur vorstellen konnten. Thank you. Hallo, guten Tag. Lass mich raten. Zwei Jungen auf der Suche nach einem Geschenk für ihre Mutter. Nicht ganz. Mr. Potter aus Rocky Beach schickt uns zu Ihnen, Mr. Grogan. Sie sind doch Mr. Grogan, nicht wahr? Ach, der Potter. Was will er denn, der alte Stümper, hm? Nun, nichts. Aber er sagte, dass Sie uns vielleicht weiterhelfen könnten. Und wobei? Ja, uns ist eine Vase kaputt gegangen. Und stimmt genug. Und jetzt braucht ihr einen Ersatz, ja? Damit eure Mutti nichts merkt. War wohl ein altes Familienerbstück, wie? Naja, eigentlich wollten wir nur in Erfahrung bringen, wie wertvoll die Vase war. Aber es wäre tatsächlich nicht schlecht, meistens wenn... Meistens sind die Sachen ja gar nichts wert. Die Leute glauben immer, sie hätten wer weiß was für Schätze. Dabei ist das nur wertloses Industriezeugs. Naja. Also dann zeig mal her. Chinesisch. So. Na ja. Woher habt ihr die? Ist etwas nicht in Ordnung? Was soll denn nicht in Ordnung sein? Also, wo habt ihr die her? Vom Trödel. Vom Trödel. So, vom Trödel. Können Sie uns sagen, wie wertvoll sie war? Natürlich kann ich das, aber das kann dauern. Könnten Sie uns bitte anrufen, wenn Sie etwas Genaueres wissen? Hier ist unsere Karte, bitte. Und können Sie wirklich eine Nachbildung der Vase anfertigen? Das hab ich doch eben gesagt. Hört ihr mir überhaupt zu? Und was würde das kosten? Ja, das kommt ganz darauf an, bis wann ihr die Vase braucht. Sehr schnell, genauer gesagt in ein paar Stunden. Ha! Wer bin ich? Eine Vasenfabrik? Ihr jungen Leute. Immer muss alles schnell gehen, was? In ein paar Stunden. Unverschämtheit, so etwas. Allein das Brennen dauert mindestens 20 Stunden. Geht's euch noch gut? Verzeihung. Wir hatten keine Ahnung. Ja, das hab ich gemerkt. Wie lange brauchen Sie denn? Also, eine Woche. Mindestens. Eine Woche? Ja, und es wird noch länger dauern, wenn ihr noch weiter meine Zeit stiehlt. Also, ich rufe euch an, wenn ich soweit bin. Ihr wollt doch bestimmt noch, was weiß ich, surfen gehen. Oder rauchen und Drogen nehmen, nicht? Ja. Danke. Danke, Mr. Grogan. Tante Mathilda. Ich bin gerade sehr beschäftigt. Wir müssen miteinander reden. Hat das nicht noch etwas Zeit? Nein, hat es nicht. Du willst mit mir reden? Ja. Über was sehr Wichtiges. Oh, Justus, du hast es herausgefunden. Es tut mir so leid. Ich hätte es dir gleich sagen sollen, aber ich habe mich einfach nicht getraut. Oh je, wie soll ich das nur wieder gut machen? Bist du mir böse, Justus? Oh mein Gott, du bist mir böse. Aber es war doch keine Absicht, es war ein Unfall. Sag mal, Tante, worum genau geht es? Na, um dein T-Shirt, um dein Lieblings-T-Shirt, das mit den weißen Streifen an den Ärmeln. Naja, genau genommen sind es jetzt rosa Streifen. Da war dieser neue Pullover, den ich mir gekauft habe. Und naja, ich denke noch, bei mir hoffentlich färbt er nicht ab. Und jetzt ist es rosa. Dein T-Shirt, meine ich. Das mit dem T-Shirt ist nicht tragisch. Ist es nicht? Nein, tragisch ist was anderes. Was denn? Dass ich Mr. Johnsons Vase kaputt gemacht habe. Du hast was? Nun, Mr. Grogan war zuerst etwas verwundert, als wir ihm die Scherben zeigten, aber er hat versprochen, sich bei uns zu melden, wenn er etwas Genaueres über ihren Wert oder ihr Alter weiß. Gut. Und dann haben wir ein Replikat bei ihm in Auftrag gegeben. Es kostet zwar eine Stange Geld, aber wir haben beschlossen, dass wir zusammenlegen. Das ist wirklich sehr nett von euch. Siehst du? Justus findet es nett von uns. Das ist ja wohl auch das Mindeste. Ich werde es euch zurückzahlen. Na, mach dir mal darüber keine Gedanken. Wie war's denn überhaupt bei dir? Kennt deine Tante jetzt endlich die Wahrheit? Ja, und sie war gar nicht sauer. Ich hätte die Vase ja nicht absichtlich runtergeschmissen, meint sie. Wichtig wäre nur, dass ich es ihr gesagt habe. Stimmt ja auch. Auf deine Tante ist Verlass, Justus. Das wusste ich schon immer. Ja. Das Problem mit Mr. Johnson besteht allerdings weiterhin. Ja, wir müssen ihn irgendwie abfangen und ihm die Situation erklären. Kann sein, dass er dann nicht begeistert sein wird. Aber wenn wir ihm von dem Replikat erzählen, dann wird er sich wieder beruhigen. Ganz bestimmt. Justus, kannst du bitte das Tor schließen? Wir wollen Feierabend machen. Er ist nicht gekommen. Das haben wir bemerkt. Wisst ihr, was das bedeutet? Nein. Ich auch nicht. Aber ich habe noch eine Schonfrist. Und wer weiß, vielleicht kommt er die ganze Woche nicht. Und dann ist das Replikat vielleicht schon fertig. Freu dich nicht zu früh. Tue ich nicht. Aber ich freue mich auf was anderes. Aha, und worauf? Auf die Ermittlungen, die wir in Sachen Ming-Vasen anstellen werden. In Sachen Ming-Vase? Aber wieso? Peter, wir wissen, dass Beverly Lewings Ming-Vase gestohlen wurde. Und dass hier einige merkwürdige Dinge vor sich gehen. Der Grund, warum wir bisher nichts unternommen haben, ist der, dass wir dringendere Dinge zu tun hatten. Okay, nach diesem doch recht öden Nachmittag habe ich nichts dagegen. Dann lasst uns sofort aufbrechen. Es gibt da jemanden, den ich mir in dieser Angelegenheit nur zu gern vorknöpfen möchte. Seltsam, dass es ihn ausgerechnet nach Little Rampart verschlagen hat. Das dürfte für ihn ja ein wahrer Kulturschock gewesen sein. Von der Sonnenseite Rocky Beach gleich in das schäbigste Viertel der Stadt. Ich finde, die Gegend passt zu ihm. Schon, aber ich dachte, seine Eltern hätten Geld. Ja, haben sie auch. Aber bestimmt geben sie ihm nichts mehr. Ich meine, würde ich auch nicht machen. Und was ist mit dem Finderlohn, den Skinny kassiert hat, als wir ihn das letzte Mal getroffen haben? Ich möchte es gar nicht so genau wissen. So! Ja, und wo finden wir jetzt Skinny? Wir könnten die Klingelschilder abklappern. Oder wir fragen Rubbish George. Da vorne ist er. Ja. Hey George! Hallo! Ah, die drei Detektive. Na, was verschlägt euch in meine Gegend? Wir haben gehört, dass sich Skinny Norris hier aufhält. Weißt du was davon? In der Tat. Und wo wohnt er? So, ihr wollt also wissen, wo er wohnt. Kostet euch nur $5. $5? Da suchen wir besser nach der richtigen Klingel. Na schön, sagen wir $3. Das ist ein Schnäppchen. Und außerdem werde ich euch nicht nur seinen Wohnort preisgeben. Na gut, George. Hier, bitteschön. Es macht immer wieder Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Skinny war angeblich für eine Weile in Las Vegas. Lass mich raten, da hat er seinen Finderlohn verzockt. Genau. Das sieht Skinny ähnlich. Ja, aber wo wohnt er denn jetzt? Gleich hier rechts in dem Wohnhaus. 3. Stock, das 2. Fenster von rechts. So. Ich muss weiter, Jungs. Bis dann. Mach's gut, George. Da brennt Licht. Skinny ist also zu Hause. Was hast du eigentlich vor? Willst du ihn zur Rede stellen? Vielleicht später. Erstmal wollen wir beobachten, was er tut. Hier ist etwas in die Wohnungstür geschnitzt. S.N. schreckenbleiches Nervenbündel. Hier sind wir richtig. Was jetzt? Norris. Ja. Keine Ahnung. Nein. Er hat wohl Stimmen, was der Dicke gesagt hat. Er hat was übers Internet rausgekriegt. Hören Sie, kann ich was dafür, dass die Vase am Schrottplatz gelandet ist? Ich habe meinen Auftrag erledigt und will mein Geld. Was soll das heißen? Ich soll was? Das war nicht abgemacht. Die haben mich das letzte Mal schon fast erwischt, aber... Jawohl, Madam. Schnell, die Treppe hoch. Ja. Mann, das war knapp. Bob, versuch du Skinny zu verfolgen. Ja. Peter, wir schauen uns im Apartment um. Alles klar. Bis später, Freunde. Zum Glück habe ich mein Dietrich-Set nicht vergessen. Junge, ist das ein Saustall hier. Lass uns keine Zeit verschwenden. Wonach suchen wir denn? Keine Ahnung. Halt einfach die Augen offen. Ein guter Detektiv findet immer was. Ich habe schon was gefunden. Hier liegt eine Kamera. Mal sehen. Skinny, komm zurück! Los, wir müssen uns verstecken. Ab ins Bad! Wo ist denn jetzt die verdammte Kamera? Was? Hey, lass deine Flossen von meinem Auto! Lass uns verschwinden. Skinny war so schnell am Wagen, dass er schon fast außer Sicht war, als ich beim Fahrrad ankam. Ich wollte ihm gerade folgen, als er plötzlich wendete und zurückkam. Skinny hätte uns fast erwischt, aber da ging plötzlich der Alarm an seinem Auto los. Ja, das war ich. Ich hatte mir schon gedacht, dass ihr in Schwierigkeiten geraten könntet. Erstklassige Arbeit, Kollege. Ja, sag mal, was wollte er eigentlich in seiner Wohnung? Er hatte seine Kamera vergessen. Und stellt euch vor, was ich auf dieser Kamera entdeckt habe. Urlaubsfotos aus Las Vegas? Quatschkopf, nein. Skinny machte Fotos von Mr. Johnson und der Vase mit dem weißen Drachenmotiv. Was? Und außerdem sieht man Onkel Titus und mich. Die Bilder kann er nur gestern Nachmittag gemacht haben. Habt ihr nicht gesehen, als ihr kamt? Nein, das hätten wir dir bestimmt erzählt. Skinny muss Mr. Johnson entweder verfolgt haben oder er wusste, dass er zum Schrottplatz wollte und hat ihm hier aufgelauert. Und im Nachhinein kommt es mir so vor, als sei Johnson das durchaus bewusst gewesen. Und was bedeutet das jetzt? Dass Johnson Skinny auf eine Spur locken wollte. Ob auf eine falsche oder richtige, wird sich noch zeigen. Na, ein bisschen vage, findest du nicht? Ich gebe zu, dass die Frage, wer auf welcher Seite steht, in diesem Fall sehr schwierig zu beantworten ist. Aber angesichts des Telefonats, das Skinny führte, sollte klar sein, dass wir zumindest eine Figur in diesem Spiel bisher falsch beurteilt haben. Mann, Just, sag einfach, was du weißt. Wissen wäre übertrieben. Aber ich vermute, dass Skinny mit Beverly Lewing telefoniert hat. Beverly Lewing? Aber sie ist doch die Geschädigte. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Skinny sprach von unserer Internetrecherche, dass wir jemanden dadurch auf die Spur gekommen sind und antwortete mit Ja, Ma'am. Und die einzige Frau, die in Frage kommt, ist Beverly Lewing. Also ich verstehe jetzt gar nichts mehr. Ja, uns fehlen noch einige Informationen. Aber wisst ihr was? Morgen ist auch noch ein Tag. Ja, okay, aber was machen wir mit Skinny? Also wenn ich das Telefonat richtig deute, dann wird er heute Nacht nochmal versuchen, hier einzubrechen. Sollen wir der Polizei einen Tipp geben? Nein, ich habe eine bessere Idee. Er sucht die Vase, richtig? Mhm. Die wird er nicht finden, weil sie nicht hier ist. Also kann er so lange auf dem Schrottplatz rumstreuen, wie er will. Du willst ihn einfach machen lassen? Ohne Denkzettel? Natürlich nicht ohne Denkzettel. Tante Mathilda bat mich doch, die Mausefallen aufzustellen. Das hätte ich beinahe vergessen. Musik. Justus, kannst du mir bitte die Butter reichen? Natürlich. Hier, okay. Mr. Jonas! Mr. Jonas, sind Sie zu Hause? Die Polizei? Am Sonntag? Justus, hast du wieder was angestellt? Was heißt hier wieder? Du weißt genau, was ich meine. Mr. Jonas! Guten Morgen. Guten Morgen. Sind Sie Mr. Titus Andronicus Jonas? Der bin ich. Und Sie sind? Sergeant O'Callaghan, Polizeirevier Rocky Beach. Wir haben sonntags geschlossen. Wir sind nicht hier, um etwas zu kaufen. Sondern? Wir haben einen Durchsuchungsbeschluss für Ihr Grundstück. Ich verstehe nicht. Warum? Mr. Jonas, Sie stehen unter dem Verdacht der Hehlerei. Was? Hehlerei? Das heißt, man bezichtigt Onkel Titus, gestohlene Ware weiter zu verkaufen. Ich weiß, was Hehlerei ist, Justus. Hören Sie, das muss eine Verwechslung sein. Bedauere, Madame, das ist es nicht. Und nun gewähren Sie Zutritt zu Ihrem Grundstück. Bukowski, Rolstedt, los geht's. Wieso steht mein Mann unter dem Verdacht der Hehlerei? Es gab einen anonymen Hinweis. Das ist ja unerhört. Sag mal, Justus, was ist hier denn los? Hey, Sie, die Polizei glaubt, Onkel Titus handelt mit Hehlerware. Was? Das ist doch absurd. Nicht für den Sergeant. Die durchwühlen wirklich alles. Und es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis... bis jemand in eine übrig gebliebene Mausefalle fasst. Ich wollte eigentlich sagen, bis... Mr. Jonas, können Sie mir bitte erklären, was das hier ist? Bis genau das passiert. Das ist eine Tür. Eine als Geheimtür umfunktionierte Kühlschranktür, um genau zu sein. Eine Geheimtür auf dem Gebrauchtwarencenter Titus Jonas. So, so. Bukowski, sehen Sie sich da drin um. Sie werden dort drin nichts finden, was Sie interessiert. Woher willst du wissen, was ich interessant finde, ha? Nichts Verdächtiges. Allgemeiner Bürobedarf und Fotolaborausrüstung. Und Ihre Leute sind noch nicht mal gründlich in ihrer Arbeit. Sonst hätten Sie eine solche Karte auf dem Schreibtisch gefunden. Der Inhaber dieses Ausweises ist ehrenamtlicher Juniorassistent und Mitarbeiter der Polizeidirektion in Rocky Beach. Die Behörde befürwortet jegliche Unterstützung von dritter Seite, gezeichnet Samuel Reynolds. Aber Reynolds ist doch schon längst pensioniert. Stimmt, doch er ist unser langjähriger Freund und besitzt noch einen gewissen Einfluss auf den hiesigen Polizeiapparat. Ich denke, er wird sich für diese Geschichte sehr interessieren. Nun, Rolstedt, Bukowski, ich denke, das reicht fürs Erste. Entschuldigen Sie die Störung, Mr. Jonas. Für mich ist die Sache klar. Dann lass uns mal an deinen Erkenntnissen teilhaben, Zweiter. Ist doch logisch, es war Skinny. Er hat uns die Sache mit den Mäusefallen übel genommen und daraufhin Onkel Titus bei der Polizei angeschwärzt. Deine Theorie hat gleich zwei Schwachstellen. Erstens weiß er, dass wir bei der Polizei einen guten Ruf haben. Klingt logisch. Und zweitens muss er doch befürchten, dass O'Callaghan die Vase wirklich findet. Justus Jonas von den drei Detektiven? Jonas. Und Sie sind? Mr. Groben, warst du gestern bei mir wegen dieser chinesischen Vase? Nein, das waren meine Freunde. Dann will ich die sprechen. Moment, ich reiche sie weiter. Hier, Bob. Bob Andrews? Groben, weißt du, ihr Burschen kamt mir nicht so ganz geheuer vor. Deshalb hab ich nicht gesagt, was ich wusste. Aber... als ihr weg wart, hab ich mit dem Potter gesprochen, dem alten Stümper. Naja, und der sagte mir, ihr seid in Ordnung. Und, haben Sie denn schon etwas herausgefunden? Herausgefunden? Ich wusste es ja schon, als Sie mit dem Scherbenhaufen hier ankamen. Was denn genau? Dass das natürlich keine echte Ming-Vase gewesen ist. Er sieht ja wohl ein Blinder mit einem Krückstock. Ach was, die Vase war also nicht echt? Das sagte ich ja gerade, ja. Und weißt du, woran ich das sofort erkannt habe? Nein, Sir. Na, weil ich sie gemacht habe. Was jetzt? Ja, die Vase natürlich. Aber als der Kunde sie abholte, da war sie noch ganz. Ein Kunde? Ja, Junge. Du solltest ihm mal die Ohren untersuchen lassen. Er gab mir vor einigen Tagen den Auftrag, ein Replikat einer Vase anzufertigen. Hatte er denn das Original mitgebracht? Quatsch. Er hatte Fotos dabei. Fotos. Können Sie den Kunden beschreiben? Nein. Wenn ich mir den Namen und das Aussehen von jemandem merken würde, der in meinen Laden kommt, dann käme ich ja zu mir. Haben Sie vielleicht seine Telefonnummer? Natürlich habe ich die Telefonnummer. Wie hätte ich ihn denn sonst anrufen sollen, hä? Oh, Mr. Grogan, Sie würden uns wirklich einen großen Gefallen tun, wenn Sie uns die Nummer geben können. Moment, die hab ich mir. Ja. Ah ja, hier ist sie. 6064472. Ja. Haben Sie vielen Dank für Ihren Anruf, Mr. Grogan. Sie haben uns wirklich sehr geholfen. Mhm. Ja. Keine Ursache. Und was ist jetzt mit der Vase? Wann holst du sie ab? Die Vase? So schnell? Ja, aber Sie sagten doch, es dauert mindestens eine Woche. Tut's auch. Aber ich habe nicht nur ein Replikat angefertigt, sondern gleich ein paar. Oder glaubst du wirklich, ich werfe den Brennofen gleich für eine einzige Vase an? Also, wann holst du das Ding ab? Stell den Karton auf die Werkbank, Bob. Ah, dann wollen wir uns das gute Stück mal ansehen. So. Ja, hübsch, ne? Also Leute, wenn ich es nicht besser wüsste, ich würde sofort glauben, dass die Vase 600 Jahre alt ist. Mr. Grogan hat gute Arbeit geleistet. Und darauf kam es demjenigen, der den Auftrag gegeben hat, an. Eine Vase zu bekommen, die man nicht von der ersten unterscheiden kann. Na, schön und gut, aber was machen wir jetzt? Wir werden den Fall noch einmal genau nachspielen. Ich habe einen Verdacht. Kommt mal mit. Die Fotos auf Skinnys Digitalkamera wurden von der Straße ausgeschossen. Ich denke, dass Skinny sich hinter den Ulmen auf der anderen Straßenseite versteckt hat. Ich werde nun das tun, was Mr. Johnson vor 2 Tagen getan hat. Peter, du übernimmst Skinnys Rolle und beobachtest mich dabei, ja? Gut. Mr. Johnson stand ungefähr hier, als er die Vase aus dem Karton holte. Und dann hat er sie so vor sich hergetragen, bis zu dem Holzregal. Und? Was denkst du? Sieht ziemlich auffällig aus. Aber bist du dir wirklich sicher, dass Johnson es genau so gemacht hat? Hat er auch so mit dem Hintern gewackelt wie du? Ich würde mir etwas mehr Begeisterungsfähigkeit für unsere Ermittlungsarbeit wünschen, Bob. Ja, Verzeihung. Jedenfalls standen wir dann alle vor dem Regal. Und dann wollte Johnson diesen weißen Drachen unbedingt ganz oben draufstellen. Also, das Regal kann man von der Straße aus nicht mehr sehen. Aber alles andere hatte ich perfekt im Blick. Es war beinahe so, als hättest du die Vase absichtlich so gehalten, damit ich sie gut sehen konnte, Justus. Das Gefühl hatte ich auch. Es ist daher durchaus möglich, dass Mr. Johnson wusste, dass er von Skinny beobachtet wurde. Und er wollte sogar beobachtet werden. Aber warum wollte er beobachtet werden? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Das ergibt genauso viel Sinn, wie es Sinn ergibt, eine Vase auf das oberste, kaum erreichbare Brett eines äußerst wackeligen Regals zu stellen. Vielleicht wollte Mr. Johnson, dass sie runterfällt. Der Gedanke liegt nahe. Er ergibt aber leider keinen Sinn. Schließlich konnte er ja nicht wissen, dass mir dieses Missgeschick passiert. Es hätte sein können, dass die Vase jahrelang unversehrt stehen bleibt und vor sich hinstaubt. Aber lasst uns dazu doch einfach einen praktischen Versuch machen. Peter, stell die Vase doch bitte oben auf das Regalbrett. So? Genau, neben die Teller dort. So, und jetzt... Merkwürdig. Ich hätte gewettet, dass es noch einmal passiert. Das ist nicht nur merkwürdig, sondern sogar so merkwürdig, dass ich zu behaupten wage, es geht nicht mit rechten Dingen zu. Lass mich nochmal probieren. Was macht ihr denn da? Wollt ihr das andere Porzellan etwa auch noch? Die Vase, Tante Mathilda. In der Tat. Aber ich dachte, du hättest sie... Hab ich auch. Das hier ist ein Replikat. Das finde ich ganz wunderbar von euch. Wenn Mr. Johnson noch auftaucht, wird er den Unterschied gar nicht merken. Ach übrigens, das hier schleppe ich schon seit vorgestern mit mir herum. Gehört es dir? Ich habe es beim Staubwischen gefunden. Ja, genau. Das gehört mir. Ich hatte es schon vermisst. Also dann war es doch gut, dass ich es nicht einfach weggeschmissen habe. Bei dir weiß man ja nie. Am Ende ist es noch ein Beweisstück oder so. Ist das wirklich von dir, Jus? Nein, ganz sicher nicht. Ah, sieht selbst gebastelt aus. Ein Streichholz-Schachtel-großes Plättchen, auf dem eine Feder montiert wurde. Wofür dieses Rad da ist? Ja, aber das ist ja... Genau das, Bob. Was? Das hier, Peter, ist eine MVUM. Eine miese, verdammte, unglaubliche Mausefalle? Nein. Eine Mausefalle für ungezogene Mäuse? Für wird mit F geschrieben, Peter. Ist doch egal, nun sag schon. Eine MVUM ist eine Ming-Vasen-Umschmeißmaschine. Wenn man dieses Ding unter die Vase stellt, dann die Feder spannt und das Rad dreht... Vorsicht, die Vase! Hab sie schon. Ach, das funktioniert wirklich. Ist ja ein Ding. Ja, nicht wahr? Und ich habe 2 Tage an mir gezweifelt, weil ich mir absolut sicher war, dass ich diese verdammte Vase gar nicht berührt habe. Ja, wer die MVUM wohl dorthin stellte? Das ist doch völlig klar. Mr. Johnson selbst. Und das Ganze hat er gemacht, weil... Na, denk doch mal nach, Zweiter. Damit sie kaputt geht. Richtig. Und damit es nicht so aussieht, als wäre er schuld daran. Auch richtig. Ja, aber was hatte er davon? Er wurde von Skinny beobachtet. Für ihn sollte es so aussehen, als würde die Vase aus dem Regal fallen und kaputt gehen. Und zwar nicht irgendeine, sondern eine echte Ming-Vase im Wert von $30,000. Aber es war doch keine echte Ming-Vase, es war nur eine Kopie. Genau, aber außer uns weiß das niemand. Und genau darauf beruht mein Plan. Großartig von deinem Vater, Peter, für uns seine Kontakte zu den großen Studios spielen zu lassen und die Nummer zu recherchieren. Na, dann kann es losgehen. Guten Tag, Justus Jonas mein Name. Ich würde gerne Miss Luing sprechen. Danke. Der Verstärker? Die ist leider beschäftigt. Kann ich ihr etwas ausrichten? Ja, das wäre nett. Sagen Sie ihr bitte, dass es Neuigkeiten in Bezug auf Ihre gestohlene Vasensammlung gibt. Tatsächlich? Was sind denn das für Neuigkeiten? Wir haben die Ming-Vase gefunden. Am besten kommt sie morgen bei uns vorbei. Gut, ich gebe das so weiter. Vielen Dank. Wiederhören. Auf Wiederhören. Das lief nicht gerade perfekt. Aber wenn Miss Luing die Nachricht erhält, wird sie sich sicher so verhalten, wie ich es erwarte. Und jetzt? Und jetzt kommt der zweite Anruf. Der wird spannender. Wen rufst du denn an? Denjenigen, der bei Mr. Grogan die Vase in Auftrag gab. Ja? Guten Tag. Hier ist Paul Nelson von der Telefongesellschaft. Spreche ich mit Mr. Johnson? Ja, das tun sie. Ich möchte nicht lange stören, Mr. Johnson, aber wir prüfen gerade unser Telefonnetz. Mit einigen Anschlüssen gab es Probleme, vor allem mit denen in Ihrer Nähe. Bei mir war alles in Ordnung. Das freut mich, Mr. Johnson. Können Sie mir sagen, wo Sie wohnen? So können wir die Problemquelle schneller lokalisieren. Ich wohne in der Main Street 128 in Pacific Palisades. Vielen Dank, Mr. Johnson. Sie waren mir eine große Hilfe. Und verzeihen Sie bitte die Störung. Keine Ursache. Na, wie habe ich das gemacht? Super, Justus. Wusste gar nicht, dass du so viel Ahnung von Telefongesellschaften hast. Hab ich auch nicht. Das war komplett ausgedacht. Die wichtigste Information, die wir soeben erhalten haben, ist seine Adresse. Was hast du vor? Pass auf, ich erkläre es euch. Ich habe nämlich einen kleinen Auftrag für euch. Mr. Johnson, hier spricht Justus Jonas vom Gebrauchtwarencenter in Rocky Beach. Sie erinnern sich? Ach ja, du bist der Neffe des Besitzers, nicht wahr? Oh, und du fragst dich, was gestern los war wegen der Vase? Warum meine Freundin und ich nicht gekommen sind? Ihre Verlobte, Helen, nicht wahr? Was? Ja, Helen und ich... Mr. Johnson, Sie können sich Ihre Ausflüchte sparen. Meine Freunde und ich sind Ihnen auf die Schliche gekommen. Wir wissen von der Ming-Vase und dem Replikat. Wir wissen auch, wo die echte Vase versteckt ist. Und wenn wir sie nicht auffliegen lassen sollen, sollten sie heute um Mitternacht nach Rocky Beach kommen. Was? Woher weißt du? Wenn sie Glück haben, verrate ich es ihnen später. Wir sehen uns also in 6 Stunden. Ach ja, ihre angebliche Verlobte heißt Heather, nicht Helen. Das sollten sie sich vielleicht aufschreiben, wenn sie das nächste Mal erwähnen. So, das war der 3. Streich. Und der nächste folgt sogleich. Ja? Skinny! Na, wobei störe ich dich? Lauerst du alten Damen auf, um ihnen die Handtasche zu klauen? Oder gibst du dich wieder dem illegalen Glücksspiel hin, weil du meinst, du bist da erfolgreicher als in, sagen wir mal zum Beispiel, Las Vegas? Jonas? Sag mal, tickst du noch ganz richtig? Woher hast du überhaupt deine Nummer? Ach, Skinny, deine Nummer ist nun wirklich kein Staatsgeheimnis. Ja, stimmt, du bist ja ein Meisterdetektiv, Jonas, das vergesse ich immer. Jedes Mal frage ich mich, was war dieser Amöbe vom Schrottplatz nochmal? Irgendwas mit Meister? Aber dann komme ich immer nur auf Meister Fettsack und Meister im Schwachsinn labern. Nachdem wir nun ausreichend Höflichkeiten ausgetauscht haben, schlage ich vor, wir belasten meine Telefonrechnung nicht unnötig weiter und kommen zum Punkt. Du hast dir unbefugt Zutritt zu unserem Grundstück verschafft. Ich könnte dich anzeigen. Wie ich schon sagte, Meister im Schwachsinn labern. Wir wissen beide, dass es so ist. Wie dumm nur, dass du es nicht beweisen kannst. Vielleicht hast du recht, vielleicht aber auch nicht. Willst du es darauf ankommen lassen? Was willst du von mir, Jonas? Mit dir reden. Worüber? Das weißt du ganz genau. Ich weiß überhaupt nichts. Über die Ming-Vase. Dass du zu dämlich bist, sie zu finden, heißt nämlich nicht, dass sie nicht hier ist. Mein Vorschlag lautet, du kommst morgen bei uns vorbei und erzählst uns alles und wir helfen dir, deinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. In Ordnung, ich komme morgen Nachmittag vorbei. Gut. Oh, und du glaubst wirklich, dass Skinny diese Nacht noch einmal versuchen wird? Ja, sicher. Er glaubt, mich reingelegt zu haben. Ob aber Beverly Lewin kommt, steht in den Sternen. Klingt ganz nach Johnsons rustigem Mercedes. Ihr bleibt hier und gebt mir Rückendeckung. Alles klar, Erster. Viel Glück. Du bist es. Also, was willst du von mir? Kommen Sie rein. Woher weiß ich, dass es keine Falle ist? Wissen Sie nicht. Aber Sie wollen wissen, warum ich Sie herbestellt habe. In diesem Schuppen hier bewahrt mein Onkel seine besten Stücke auf. Aber das ist unmöglich. Weil sie eigentlich zerstört werden sollte. Das wurde sie auch. Was Sie hier sehen, ist nicht das Replikat. Es ist die echte Ming-Vase. Aber... Wieder unmöglich? Weil sie in einer Lagerhalle in Pacific Palisades steht? Falsch. Nachdem ich bei Ihnen anrief und vorgab zu wissen, wo die Vase sei, entschieden Sie sich dafür, sie in ein neues Versteck zu bringen. Dabei wurden Sie von meinen Freunden verfolgt. Sie sind dort eingestiegen und haben die Vase hergebracht. Was willst du von mir? Antworten. Verzeihen Sie, Mr. Johnson. Ich fürchte, wir müssen unsere Unterredung unterbrechen. Wir bekommen Besuch. Der Kerl wollte abhauen. Sie? Du? Was hat die gespielt? Das fragen wir uns alles, Ginny. Deshalb bist du ja hier. Du wusstest, dass ich komme? Natürlich. Niemand auf der Welt ist so einfach zu durchschauen wie du. Du mieser Kleiner. Ganz ruhig, Skinny. Ich schlage vor, wir warten erstmal auf deine Komplizin, Miss Luing. Komplizin? Oh Mann, Jonas. Du bist ja sowas von auf dem Holzweg. Mann. Da hat der Junge recht. Der Fitnesstrainer. James. Sie stecken dahinter. Ach, darauf hätte ich auch gleich kommen können. Ein einziges Wort von Skinny hat mich in die Irre geführt. Als er sie mit Ma'am ansprach, tat er es nur, um auf ihre Sprechlage anzuspielen und sie zu ärgern. Ich habe geglaubt, er spreche mit Beverly. Nette Zusammenkunft. Ich habe zwar keine Ahnung, wer das eingefädelt hat, aber das interessiert mich auch nicht. Ich bin nur wegen der Vase hier. Gib sie mir, Junge! Sofort! Nein. Gib sie mir endlich! Oder ich schieße! Vorsicht. Entweder Sie treffen die Vase oder mich und ich lasse Sie fallen. Wollen Sie das riskieren? Was willst du? Sie überführen. Sie haben Beverly Luing um ihre Sammlung chinesischer Vasen gebracht. Vor 2 Wochen schalteten sie die Alarmanlage aus und gingen mit Beverly auf eine Filmpremiere, während ihr Komplize, der nette Mr. Johnson, in aller Ruhe das Haus leerräumte. Wofür du keinerlei Beweise hast. Dummerweise erfuhren sie erst am nächsten Tag, dass nur eine der Vasen wertvoll war, nämlich als Miss Luing der Polizei alles zu Protokoll gab. Dabei hatte Mr. Johnson ihnen erzählt, sie seien alle wertvoll. Sie ahnten, dass Mr. Johnson sie bewusst in Unkenntnis darüber gelassen hatte und engagierten Skinny, damit der ihm die Vase wieder abnehmen konnte. Und mehr habe ich damit auch nicht zu tun. Dann stimmt meine Theorie also. Danke, Skinny. Aber jetzt wird es interessant. Denn Sie, Mr. Johnson, bemerkten Ihren Verfolger, daher ergriffen Sie Gegenmaßnahmen. Sie deponierten die Vase hier auf dem Schrottplatz, denn Sie gingen davon aus, dass Sie erst Ruhe hätten, wenn die Vase scheinbar zerstört war. Doch leider war zu diesem Zeitpunkt Skinny nicht mehr vor Ort. Damit war Ihr Plan zerstört, ohne dass Sie es wussten. Sag mal, was redest du denn da? Du hältst die Vase doch in der Hand! Selbstverständlich. Die, die kaputt ging, war ja auch nicht echt. Du mieser Verräter! Nein, nein, das verstehst du völlig falsch. Doch, Sie haben recht. Johnson hatte sie verraten. Was mich nur noch brennend interessieren würde, wie hängt Prinz Eisenherz in dieser Geschichte drin? Also, ich weiß nichts von einem Eisenherz. Das ist natürlich nicht sein richtiger Name, aber Sie wissen schon, leicht rundlich, mit einer Frisur, naja, wie Prinz Eisenherz halt. Ich glaube, er meint mich. Und wer sind Sie? Moment mal, Sie kennen sich gar nicht? Nein. Und ich lege auch keinen gesteigerten Wert darauf. Legen Sie die Waffe weg. Sie haben keine Chance zu entkommen. Ich bin nicht alleine hier. Und Sie glauben etwa, auf den Bluff falle ich herein? Los, Junge, gib mir die Vase! Nein, ich werde Sie fallen lassen. Ach ja? Ich fürchte, dann werde ich auf den Mann dort schießen müssen, Dicker. Oder auf einen deiner Freunde. Gib mir die Vase, wird's bald. Angesichts einer solch massiven Gewaltdrohung werde ich mich ihrer Forderung beugen. Hier. Na endlich, Dicker. Mein Angebot gilt übrigens immer noch. Wenn mir jetzt jemand folgt, dann... Stehen bleiben, Polizei! Verdammt! Guter alter Inspektor Cotter. Er ist doch immer zur Stelle, wenn man ihn braucht. Ihr kennt Cotter? Sie auch? Nun, wir sind sozusagen Kollegen. Bleiben Sie sofort stehen! Oder ich lasse die Vase fallen! Die Drohung kommt mir irgendwie bekannt vor. Kommt, wir sehen mal, was da los ist. Stehen geblieben! Ich werde Sie fallen lassen! Inspektor, nehmen Sie ihn einfach fest. Der blöfft doch nur. Wenn du meinst, Justus. Festnehmen. Nein! Bleiben Sie zurück! Ich... Nein, ihr Wahnsinnigen! Justus Jonas, könntest du mir erklären, was das zu bedeuten hat? Mr. Johnson, Sie wollen doch nicht mitten in der Nacht bei uns einkaufen. Oh, Herr Inspektor, Sie hier? Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich was anderes angezogen. Ich... Alles in Ordnung, Tante Mathilda. In Ordnung? Herr Inspektor, was mache ich nur falsch mit meinem Neffen, wenn er das hier in Ordnung nennt? Gar nichts, Mrs. Jonas. Aber wenn ich einen Vorschlag machen darf, schicken Sie ihn mal wieder ohne Nachtisch ins Bett. Wir haben Mr. Johnsons Verstecke durchsucht und alle gestohlenen Vasen gefunden. Das ist schön. Mich würde aber noch interessieren, wer denn nun eigentlich dieser Prinz Eisenherz ist. Prinz Eisenherz heißt Daniel Baker und ist Detektiv. Ha? Detektiv? Er hat sich darauf spezialisiert, gestohlene Kunstobjekte ausfindig zu machen. Mr. Burns, dem Antiquitätenhändler, wird leider oft gestohlene Ware angeboten. Deshalb arbeitet er schon lange mit Baker zusammen. Ich verstehe. Mr. Burns hat uns verdächtigt. Baker war es auch, der deinen Onkel wegen Hehlerei denunzierte. Er hatte zwar keine Beweise, doch konnte er meinen übereifrigen Kollegen überzeugen, dem Schrottplatz mal einen Besuch abzustatten. Bin ich froh, dass der Fall gelöst ist. Fast gelöst. Wieso, Peter? Was fehlt denn noch? Na, Skinny. Skinny, stimmt. Der Kerl ist doch ungeschoren davongekommen, oder? In der Tat. Es sei denn, dein Onkel und deine Tante wollen ihn wegen des unbefugten Betretens eures Grundstücks anzeigen, Justus. Ich glaube nicht. Was? Naja, Mitleid mit der Kreatur. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, mein Name ist Johnson. Sag mal, ihr verkauft doch Trödel, nicht wahr? Das sieht ganz so aus. Was suchen Sie denn? Nun, nichts. Meine Freundin, besser gesagt, inzwischen sogar Verlobte, ist Sammlerin, genau genommen Jägerin. Du verstehst? Nicht direkt. Also, es geht ihr mehr ums Suchen als ums Besitzen. Sie hasst es, wenn man ihr Stücke für ihre Sammlung schenkt. Sie muss sie selbst entdecken, verstehst du? Sie sind also auf der Suche nach einem Sammlerstück, wollen es aber nicht kaufen, sondern ihre Verlobte herschicken, damit sie es selbst entdecken kann? Ja. Nein. Ich habe es schon, verstehst du? Ich verstehe sehr gut. Sie wollen etwas für ihre Freundin hier deponieren, sodass sie es selber entdecken kann und nicht merkt, dass es ein Geschenk ist. Ja, genau so ist es. Und das Sammlerstück befindet sich in diesem Karton? Richtig. Meinst du, du kannst mir weiterhelfen? Ich denke schon.